Ekel im Nationalsozialismus. In einer Propagandabroschüre der damals noch unbedeutenden nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei aus dem Jahr 1922 heißt es, man solle bei einfacheren Schichten an Gefühle appellieren, um die Abneigung gegen die Juden zu steigern. Gebildete hingegen solle man mit der Rassenlehre überzeugen. Adolf Hitler schreibt 1925 in »Mein Kampf über Juden«, dass es sich hier um keine Wasserliebhaber handelte, konnte man ihnen ja schon am Äußeren ansehen. Leider sehr oft sogar bei geschlossenen Augen. Die Nationalsozialisten haben Ekel nicht bloß als Mittel der Propaganda verwendet, um Juden zu entmenschlichen. Die Führungsspitze hat an die Infektionsidee der Rassenlehre auch selbst geglaubt. Als der Krieg längst verloren war, diktierte Hitler sein Testament, in dem er auf die Einhaltung der Rassengesetze und den Widerstand gegen die Weltvergifter aller Völker, das internationale Judentum, bestand. Kurz danach beging er Selbstmord. Reichsführer SS Heinrich Himmler schrieb in einem Brief, die Ausrottung der Juden sei nicht nur im Interesse der Sicherheit, sondern auch der Sauberkeit notwendig. Sie werde einen politischen, moralischen und physischen Seuchenherd beseitigen. Josef Goebbels, Propagandaminister des NS-Regimes, sah in den Juden Parasiten unter den Völkern, den Bacillus der Dekomposition und, hier zitierte er den Komponisten Richard Wagner, den plastischen Dämon des Verfalls. Diese Infektionsmetaphern haben die Nationalsozialisten allerdings nicht erfunden. Sie waren schon Jahrzehnte zuvor verbreitet. So schrieb Paul de Lagarde, Professor für Orientalistik in Köln, im Jahr 1887, Juden seien wuchernde Ungeziefer. Zudem hielt er fest, mit Trichinen und Bazillen wird nicht verhandelt. Trichinen und Bazillen werden auch nicht erzogen. Sie werden so rasch und so gründlich wie möglich vernichtet. Den Juden Heinrich Heine hielt er für eines der widerlichsten Subjekte, das je die Erde gedrückt hat.